Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? In China geht die autoritäre Regierung dort mit vielen Themen völlig anders um als Deutschland, so auch beim Thema Computerspiele. Da werden jetzt landesweit sehr strenge Richtlinien eingeführt. Wenn es nach der zuständigen Behörde geht, dürfen Minderjährige in China künftig nur noch maximal 1,5 Stunden am Tag Computer spielen. Das berichtet die South China Morning Post. Das erleichtert die Erziehung natürlich ungemein. Martina Schulz ist unsere Netzreporterin heute Morgen. Was versprechen sich die Chinesen davon, mal abgesehen von der leichteren Erziehung? Also in China sind Computerspiele mega beliebt, zu beliebt, wenn es nach der SAPP geht. SAPP steht für State Administration of Press and Publications. Und diese staatliche Aufsichtsbehörde, die hat eben festgestellt, dass zu viele Kids in China regelrecht von Computerspielen abhängig sind. Außerdem geht es den Verantwortlichen da noch um einen zweiten Aspekt, und zwar den Kampf gegen Kurzsichtigkeit bei Kindern und Jugendlichen. Was hat das mit Computerspielen zu tun? Also die Medizin vermutet schon länger, dass das blaue Licht bei Computern, also bei PCs, bei Smartphones, dass das einen schädlichen Einfluss auf die Augen hat. Es könnte nämlich unmittelbar in den Dopaminstoffwechsel eingreifen in der Netzhaut, und damit wäre dann, wie das Techblog Golem schreibt, auch die Wachstumsvorgänge des Auges betroffen, was wiederum zu Kurzsichtigkeit führt. Und deswegen sagt eben jetzt diese chinesische Behörde, um die physische und mentale Gesundheit von Minderjährigen zu schützen, wird die Zockzeit auf 90 Minuten beschränkt. Und was verstehen die unter minderjährig? Alle Chinesen unter 18 Jahre, das sind eine Menge. Und für die gilt dann eben diese 1,5-Stunden-Regelung. Unter 12-Jährige dürfen sogar nur eine Stunde spielen. Und es gibt noch eine Einschränkung. Alle Kinder und Jugendlichen dürfen ihre Zeit auch nur von 8 bis 22 Uhr verzocken. Nachts darf gar nicht mehr gespielt werden. Nur während der Schulferien gibt es noch Ausnahmen. Da sind dann 3 Stunden erlaubt. Aber diese Behörde, diese chinesische, die will eben auch künftig strenger darauf achten, dass Altersfreigaben von Spielen eingehalten werden. Wer zu jung ist, der darf bestimmte Spiele nicht mehr spielen. Auch In-App-Käufe an Minderjährige werden eingeschränkt, weil die haben nicht festgestellt, dass da irgendwelche Kids viel zu viel Geld ausgeben. Beziehungsweise bei Kleinkindern soll das ganz verboten werden. Das ist ein Innenminister-Traum, was da verwirklicht wird in China. Auf jeden Fall. Wie soll das alles kontrolliert werden? Naja, mit weiteren Innenminister-Träumen. Genau, also China wäre nicht China, wenn es sich auch dafür eine Mega-Lösung gäbe. Denn nach diesen neuen Regeln dürfen alle Spiele auf allen Plattformen künftig nur noch mit Klarnamen gespielt werden. Das heißt, künftig müssen große Spielefirmen wie Tencent eben deinen Login mit den Namen einer Datenbank abgleichen. Und in dieser Datenbank, da sind halt seit kurzem auch Informationen über das Alter aller chinesischen Bürger gespeichert. Firmen, die jetzt da nicht mitziehen wollen oder die Regeln brechen, die müssen mit schweren Strafen rechnen. Sie könnten im schlimmsten Fall sogar ihre Veröffentlichungslizenz verlieren. Wird das funktionieren? Also die South China Morning Post, die hat einen Computerspiele-Analysten befragt dazu. Daniel Amat, der arbeitet für eine chinesische Computerspielberatung, und der meint, diese neuen Regeln seien sehr, sehr wirkungsvoll, denn die Kids könnten die einfach nur schwer hacken oder umgehen. Was ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, weil ist ja wie beim Alkoholkaufen unter 16. Man kann halt auch einfach irgendwie einen Ausweis von einem Älteren nehmen oder vielleicht sich mit dem Namen der Eltern oder des Bruders anmelden. Ja, aber trotzdem ist es ein schwerer Schlag für die Computerspielindustrie. Das kann man wahrscheinlich schon sagen, oder? Auf jeden Fall. Also die chinesische Firma Tencent, es ist ja bisher der größte Computerspielehersteller der Welt. Die haben letztes Jahr über 18 Milliarden Dollar Gewinn nur mit ihren Computerspielen gemacht. Offiziell reagieren die mit sehr freundlichen Statement auf die strengen Regeln. Sie sagen halt, ja, das sei ein wichtiges Signal, und jetzt würde die gesamte Computerspielindustrie, die hätte jetzt klare Regeln für die Arbeit in der Zukunft. Inoffiziell dürfen die Manager ziemlich in die Tischkante gebissen haben. Einen interessanten Nebeneffekt wird diese Neuregelung wahrscheinlich auch haben, denn bisher galt China als der größte Computerspielmarkt der Welt. 2019 dürften das jetzt dann die USA werden. Minderjährige dürfen in China künftig nur noch 90 Minuten am Tag zocken. Danke, Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?